gehe am Strand und ich blicke hinaus aufs Meer. In Gedanken versunken, meine Sehnsucht wiegt so schwer. Ich erinnere mich an Tage, eine längst vergangene Zeit, in der Heimat doch einmal war. Alles entfernt so unendlich weit. Was ist nur geschehen? Wie wird es weitergehen? Ist dies noch unser Land, wie es die Väter war bekannt? Versunken in einem Traum, gefangen in Zeit und Raum, in dem uns dem, was uns gehört, in dem man die Stimme der Freiheit hört. Landstriche verkümmern, ganze Orte verreist. Reiz ein Lebenstraum, dem von jeher zugeteilt. Ein schleichender Prozess, der Tod, der ein ganzes Volk ereilt. Was ist nur geschehen? Wie wird es weitergehen? Ist dies noch unser Land, wie es die Väter war bekannt? Versunken in einem Traum, gefangen in Zeit und Raum. In den uns dem, was uns gehört, in dem man die Stimme der Freiheit hört. Traditionen verloren, immer das frei. Völkisches Denken, absurd und einerlei. Heimatliebe, verspottet und verhöhnt. Nationalbewusstsein, total verwöhnt. Was ist nur geschehen? Wie wird es weitergehen? Ist dies noch unser Land, wie es die Väter nur bekannt? Versunken in einem Traum, gefallen in Zeit und Raum, in dem uns dem, was uns gehört, in dem man die Stimme der Freiheit hört. Was ist nur geschehen? Wie wird es weitergehen? Ist dies noch unser Land, wie es die Väter